Dialog 2. Guten Tag, hier Dotzer. Guten Tag, Herr Dotzer. Haben Sie noch einen Tisch frei für morgen? Tut mir leid, Herr Dotzer. Morgen ist Sonntag. Sonntags ist Ruhetag. Oh, können Sie ein Restaurant empfehlen? Ja, also es gibt das Takis. Es ist sehr gut. Danke sehr. Keine Ursache.